Leopardenmuster, das haben wir eben schon gehört, sind modisch also eher ein Thema der Frauen, zumindest wenn man auf die letzten Jahrzehnte schaut. Da scheint auch eine gewisse erotische Komponente eine Rolle zu spielen. Also wenn man an Leopardenanzüge denkt, an die Felle und so weiter, das ist sexy, da geht es um Verführung. Aber die Frage ist, wie kam es eigentlich dazu? Eine Hypothese wäre, dass diese Kombination natürlich in Bildern bzw. in Filmen geprägt wurde. In den Erotikfilmen der 60er, 70er Jahre lässt sich das auch ganz gut beobachten. Da gibt es zum Beispiel diesen Film Emmanuel aus dem Jahr 1969, der beginnt mit so einer Art Raubtierfauchen. Man hört die Protagonisten dann im Hintergrund Italienisch reden und sieht sie dann von Kopf bis Fuß in so Leopardenmuster gekleidet. Die Katze, die Wildkatze als Symbol der Verführung im Film. Darüber spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Hartwig Tegeler. Hallo. Hallo, Tag. Wie sieht das denn jenseits dieser Erotikfilme aus? Ist das denn ein wiederkehrendes Motiv in der Filmgeschichte, die Frau als Katze? Ja, es taucht relativ früh auf, in den 40er Jahren nämlich, in einem sehr, sehr schönen Horrorfilm von Jacques Tourneur, Katzenmenschen. Da steht im Mittelpunkt eine Frau, die sich in eine Raubkatze verwandelt, und zwar in dem Moment, in dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt, eben auch ihren sexuellen Gefühlen, und aus der Angst heraus, den Mann, der sie liebt, der sie begehrt, zu töten, versucht sie sexuell abstinent zu bleiben, was nicht gelingt. Das ist ein Film, der die Motive der Katzenfrau sehr, sehr schön eigentlich schon beschreibt. Übrigens 82 gibt es dann ein Remake von diesem Film, wo Nastassja Kinski die Hauptrolle spielt. Da ist es das Sexuelle dann natürlich viel expliziter. Aber im Prinzip sind es die gleichen Motive. Also die sexuelle Lust, wenn ich sie zeige, tötet sie den Partner. Und weil die Frau sich in ein Raubtier verwandelt, in Klammern, weil sie es vorher schon ist. Und dieses Motiv läuft dann auch weiter in der Filmgeschichte. Also Michelle Pfeiffer zum Beispiel spielt in einem Batman-Film eine sehr, sehr erotische Variante der Catwoman in Lack und Leder. Und Halle Berry tut es ihr in dem Film Catwoman dann in einem nicht so guten Film nach, aber auch sehr sexy. Also wie gesagt, dieses Motiv ist da und es ist in den 40er Jahren schon sehr, sehr klar angelegt. Natürlich ist das eine Männerfantasie, / ein Frauenbild, das wir in dieser Katzenfrau sehen dürfen und das da eine sehr, sehr intensive Kraft entfaltet. Und dieses Bild in der Filmgeschichte wurde sozusagen in den 40er Jahren begründet. Ja, man darf nicht vergessen, diese 40er Jahre sind natürlich nicht nur politisch, historisch, sondern auch für den Film eine sehr, sehr dynamische Zeit. Also der Zweite Weltkrieg, die Männer im Krieg, die Frauen zu Hause praktisch, ja, den Alltag irgendwie bewältigend. Und das fördert natürlich andere Rollen zutage. Die Frau wird unabhängiger, emanzipiert sich in gewisser Weise von ihrer traditionellen Rolle und der Mann reagiert darauf mit einer Verunsicherung. Und darauf sind die Frauenbilder, die sich im Kino dieser Zeit zeigen, natürlich ein Reflex. Die Katzenfrau ist das eine. Übrigens, interessanterweise findet man in der gleichen Zeit einen anderen Typus von Frau, der sehr, sehr gut dazu passt. Das ist die Femme Fatale in den Filmen der schwarzen Serie. Und diese Femme Fatale hat übrigens ähnliche Eigenschaften wie die Katzenfrau. Sie ist beängstigend, sie verführt den Mann, sie ist erotisch anziehend. Er kann sich vor ihr nicht retten. Und am Ende wird dann die Frau in diesem Film sozusagen gerichtet. Sie ist tot vorm Abspann. Im Bild der Katzenfrau ist es eher die tierische Variante der Frau, die gezähmte oder ungezähmte Wilde. In der Femme Fatale ist es eher so das melodramatisch-erotische. Aber es geht im Kern quasi um die Ambivalenz des Begehrens des Mannes, der sich in diesem Bild zeigt. Und um eine neue Frauenfigur. Ja, eine neue, beziehungsweise eigentlich in gewisser Weise eine sehr, sehr alte. Nehmen wir einfach mal konkret die Katze real, also Stubentiger. Gucken wir sie uns an. Also sie ist unglaublich sinnlich, sie hat eine unglaubliche Eleganz in den Bewegungen und sie ist sehr, sehr unabhängig. Das macht ja ihren Reiz aus. Und wenn man zu Freud geht, dann ist diese Unabhängigkeit, jetzt springen wir eben wieder von der realen Katze zur Frau, dann ist diese Frau in ihren erotisch-sinnlichen Aspekten für den Mann in gewisser Weise eine Gefahr. Und in diesem Bild der Katzenfrau kommt das eben sehr zusammen. Es geht natürlich darum, in diesen Bildern diese beängstigende Kraft zu bannen. Und dann ist quasi immer die Frage, muss die Katzenfrau am Ende sterben, bei Tuner stirbt sie. Die Catwoman der späteren Jahre darf dann eher verträumt im Mondschein die Straße heruntergehen. Aber der Furor, also die Angst vor dieser Kraft der Raubkatze, also Ambivalenz bleibt, Faszination und Schrecken. Und damit müssen wir Männer, aber natürlich auch die Frauen, die weiblichen Kinogänger, leben und sich daran erfreuen oder schockiert sein. Also die Katze, so ein archetypisches Bild, was so verschiedene Sachen kombiniert. Die Lust an der Angst vielleicht auch, die Faszination, die Unabhängigkeit, die Schönheit. Und das ist natürlich so eine erotische Mischung, ganz klar, oder? Absolut, absolut, ja. Der Filmwissenschaftler Vincent Hediger, der hat mal so einen Aufsatz beschrieben, in dem er das Genre der Safari-Filme untersucht. In denen taucht natürlich immer eine Raubkatze auf. Und das kurioserweise immer, wenn eine verheiratete Frau auch gleichzeitig auftaucht, die sich meistens dann in einen weißen Jäger zu verlieben droht. Das ist ja auch bei Out of Africa so. Was ist das denn für eine Typologie? Ja, also da ist im Prinzip genau das Gleiche, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Die Wildnis ist nicht gezähmt und sie taucht quasi auf mit dem Bild, also dem realen Bild der Raubkatze, die da durch den Dschungel läuft und bei Robert Redford und Meryl Streep sozusagen vorbeihoppelt. Aber natürlich ist das auch immer so, die Ehe wird sozusagen auf dieser unbewussten Schiene als die Domestizierung dieser wilden Lust gesehen. Und wenn ich recht erinnere, in Out of Africa, bevor sie sich finden, haben sie die Raubkatze getötet. Ob das letztendlich dann zu der glücklichen, befriedeten Beziehung führt, wir wissen ja, Robert Redford muss dann abstürzen und Meryl Streep bleibt dann alleine mit ihrer Lust. Ja, so kann es dann kommen. Ja, was dann auch passieren kann, ist natürlich, dass aus der Raubkatze ein kleines niedliches Häschen wird, so wie das dann im Playboy irgendwann passiert ist. Die Frage ist jetzt, ist dann nicht die Raubkatze die bessere Wahl? Ja, ich glaube ja. Also was das Häschen ausmacht, das ist eher so der Typus der Sexsklavin, die schön blond und blöd ist. Naja, lassen wir das Häschen beiseite. Ich finde die Katzenfrau und die Katze, die Raubkatze, 100-mal spannender. Ich glaube, ich auch. Vielen Dank für das Gespräch.